Aus dem Mariensee bei Hiltrov, einem abgelegenen österreichischen Bergdorf, wurde das Skelett einer Mailänderin, Andrea Pero, geborgen, die seit 3 Jahren als vermisst galt. Vincent Olander ist verdächtig, mit dem Tod der jungen Italienerin etwas zu tun zu haben. Er kannte Andrea und behauptet, sie hätte vor Jahren bei einem Verkehrsunfall in Mailand seine kleine Tochter Clara entführt. Er sei in Hiltrov, um seine Tochter zu finden. Hinter dem Kidnapping stecke eine geheimnisvolle Organisation, die den Verkehrsunfall, bei dem der Taxifahrer zu Tode kam, absichtlich arrangierte. Olander hatte jedoch nie eine Tochter. Um Andrea Peros mysteriösen Tod aufzuklären, ermittelt Chefinspektor Lukastik auch in Italien. Ein Professor Casos beschuldigt die Tote, seinerzeit die Hände mit im Spiel gehabt zu haben, als seine Frau Irene ihn böswillig verließ. Seither sei Irene mit seiner Adoptivtochter Chiara spurlos verschwunden. Anhand einer kleinen Plastikfigur aus der Wohnung des verunfallten Taxifahrers stellt Lukastik fest, dass es eine geschäftliche Verbindung Mailand-Hiltrov gibt. Der italienische Konzern Colanino unterhält eine Fabrik in Hiltrov. Maria Schwarz. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Steinfest. Teil 2. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Ich verstehe nicht, Lukastik, warum alles, womit Sie zu tun haben, immer so kompliziert wird. Es war Ihr eigener Wunsch, dass ich mir die Hiltrover vorknöpfe. Ja, ich habe Sie wegen einer Toten im See zu diesen Wilden geschickt. Und jetzt kommen Sie mir mit einem Alkoholiker daher, einem toten Taxifahrer in Mailand, einem adoptierten Kind, einem verlassenen Professor, einer Plastikfigur, einer Fabrik in Hiltrov und was da noch alles folgen mag. Denken Sie, ich bin schuld an der Wahrheit? Naja, also so will ich es nicht ausdrücken, aber irgendwie ist es, ach was soll's, es ist Ihr Fall. Der Vorgesetzte kapitulierte, wie er immer vor Lukastik kapitulierte. Am nächsten Tag ließ sich der unantastbare Chefinspektor im Dienstwagen in das österreichische Bergdorf Hiltrov bringen, wo er eine ein wenig außerhalb der Ortschaft liegende Fabrik aufsuchte. Sie können doch nicht ernsthaft glauben, dass unsere Produktion in irgendeiner Weise mit dem Leichenfund im Mariensee zu tun hat. Wenn 2 Fäden sich verwickeln, wird man versuchen, sie voneinander zu lösen. Mitunter ist es aber so, dass 2 Fäden sich als einer erweisen. Der Fabriksdirektor führte Lukastik durch die Fabrik zu einer Halle. So. Hier werden unsere Ahnen fabriziert. Ahnen? Wir vermeiden das Wort Affen. Die Plastikfiguren werden später von der Firma Colanino in Italien mit dickwandiger Schokolade ummantelt und kommen dann als likörgefüllte Überraschungseier für Erwachsene auf den Markt. Hochwertiges Polyethylen, versehen mit einer Spezialfarbe, die keinerlei Giftstoffe in den Alkohol entlässt. Unser derzeitiger Themenschwerpunkt: forschende Ahnen. Lukastik zeigte dem Direktor den merkwürdigen kleinen Plastikaffen, den er aus der Wohnung des in Mailand verunfallten Taxifahrers hatte mitgehen lassen. Der ist anstößig. Material und Farbe sind zwar unseren Produkten ähnlich, doch kann ich mit Gewissheit sagen, dass wir in Hiltrov niemals einen Ahnen produziert haben, der etwas derartig Groteskes. Wahrscheinlich eine chinesische Fälschung. Nichts gegen China an sich, eine großartige Kultur, aber das aktuelle China entwickelt sich zur Landplage. Schauen Sie, hier im Sockel ist eingraviert Made in Austria und nur Ihre Fabrik fertigt solche Figuren an. Ich sagte ja, eine Fälschung. Hatte der tote Taxifahrer Fälschungen gesammelt? Dann ist auch die Giraffenfigur, die Olander aus Straubs Wohnung entwendete, eine Fälschung. Danke, ich finde allein hinaus. Statt auf direktem Weg zum Ausgang zu gehen, bog Lukastik unbemerkt in einen Seitengang ab und kam in einen Bereich, der während der Betriebsbesichtigungen ausgespart geblieben war. Diese permanente Lügerei. An den Wänden hingen Plexiglasvitrinen, in denen kleine, abstrus maskierte Affen ausgestellt waren. Sichtlich ein Teil der Serie, aus der auch Olanders Affengiraffe und der Affe in seiner eigenen Tasche stammte. Der Direktor lügt. Alle hier lügen. Während Lukastik darüber nachdachte, wie er diese ganze Bagage zur Raison bringen könnte, öffnete sich hinten im Gang eine Türe und eine Frau mit einem Staubsauger trat 3 Schritte vor und verschwand in der gegenüberliegenden Tür so rasch, wie sie aufgetaucht war. Dieses Bergvolk lügt aus Prinzip. Die lügen in derselben Weise, wie sie atmen und schwitzen. Lukastik dachte auch noch nach, wo ihm diese Frau schon einmal über den Weg gelaufen war, konnte sich jedoch nicht besinnen. Kurz nach 6 betrat er Job Grongs Kneipe. Wissen Sie, wofür ich bei meinen Kollegen gefürchtet bin? Ich höre. Dass ich die Verdächtigen, gegen die ich ermittle, immer gern auf dem neuesten Stand meiner Ermittlungen halte. Wenn ich jemanden schlussendlich sowieso überführe, dann ist es doch besser, ihm zu zeigen, wie nah ich an ihm dran bin, nicht wahr? Ach, Sie wollen, dass ich mich stelle? Ich weiß jetzt, dass Ihre Frau, als sie noch nicht Ihre Frau war, ein Kind zur Adoption freigab. Unser Kind. Sie sind nicht der Vater dieses Kindes. Ach, darauf kommt es nicht an. Jasmin hätte Clara gar nicht erst hergeben dürfen. Als die Umstände besser waren, hätte sie die Sache wieder in Ordnung bringen müssen. Man kann sowas nicht einfach rückgängig machen. Also ich finde nun mal, dass Mutter und Kind zusammengehören. Ihre Ex-Frau scheint bis heute nicht das geringste Bedürfnis zu haben. Hören Sie zu. Sie, Superpolizist. Claras Schicksal gleicht dem meinen. Auch ich wurde adoptiert. Ich wusste doch, was das für ein Kind bedeutet. Sie haben sich auf die Suche gemacht, auf die Suche nach Clara. Und? Haben Sie sie gefunden? Ich sag's Ihnen. Sie haben das Kind aufgestöbert, bei Professor Casos. Ach, wie lächerlich, aus einer Clara eine Chiara zu machen. Was geschah, als Sie das Mädchen gefunden haben? Ich wollte mit diesen Leuten reden. Sie davon überzeugen, wie wichtig es wäre, dem Kind von seiner richtigen Mutter zu erzählen. Da hatten Sie nun aber Pech, dass Professor Casos und seine Frau ähnlich vernarrt in dieses Kind waren. Nein, stimmt nicht ganz. Der Mann nicht. Mit dem konnte man nicht reden. Und mit der Frau? Irene. Irene? Sie nennen sie beim Vornamen? Ja. Daraus müssen Sie sich jetzt etwas zusammenreimen. Was hatte der Unfall in Mailand für eine Bedeutung? Finden Sie es raus. Ja. Aber nicht mehr heute. Ich bin müde. Doch morgen werde ich es herausfinden. Ja. Etwas anderes noch. Lukastik zog seine kleine Affenfigur aus der Tasche. Und? Was ist damit? Seien Sie doch so gut und stellen Sie Ihre Giraffe daneben. Bitte. Was bedeutet Ihnen dieses Ding? Ein Andenken. An den Taxifahrer? Den habe ich nie gesehen, bevor ich in das Taxi stieg. Weshalb waren Sie denn dann in seiner Wohnung? Ja, in der Hoffnung, etwas zu finden. Ich habe aber nichts gefunden. Es war pure Verzweiflung, dass ich die Giraffe aus seiner Wohnung mitnahm. Eine gute Wahl. Wissen Sie, dass die Figuren hier in Hiltrop hergestellt werden? Wie bitte? Olander wirkte echt verblüfft. Hier im Ort steht eine Fabrik, die diese Dinger herstellt. Im Auftrag einer Mailänder Firmengruppe, Gruppo Colanino. Aber dann... Zim, fripp, knack. Die Kugel drang von außen durch ein seitliches Fenster, das offen stand. Das Gute an dieser Kugel war, dass sie niemanden traf und in der hölzernen Tischplatte stecken blieb. Jetzt ist es aber wirklich Zeit. Zeit? Wofür denn? Dass Sie mit der ganzen Wahrheit rausrücken. Und spielen Sie nicht den Verrückten. Sie sagten vorher, Sie seien müde. Jetzt bin ich müde. Ja, ich wäre fast erschossen worden. Sie leben. Morgen rede ich mit Ihnen. Heute ist es zu spät. Also gut. Morgen ist der Tag. Als Lukastik am nächsten Morgen die Kneipe betrat, saßen Olander und Marlies Herstal bereits an dem Tisch, aus dem die Ballistiker ein Metallstück gezogen hatten, das an einen verbogenen Goldzahn erinnerte. 9 mm. Die beiden sind kein Liebespaar, eher ein Trinkerpaar. Sie reiben ihre Gläser zärtlich aneinander. Zärtlich, jawohl. Es stimmt. Was stimmt? Na, dass ich damals das Ehepaar Casos aufgesucht habe. Ich war damals Geschäftsmann und wusste bestens, mit wem man Geschäfte machen kann und wen man übers Ohr hauen muss. Und? Ließ er sich hauen? Casos. Brutaler Machtmensch. Ich habe heimlich Kontakt zu seiner Frau aufgenommen. Und? Hetzen Sie ihn nicht so. Olander erklärte sich in Irene Casos verliebt zu haben. Sie habe Angst vor ihrem Mann gehabt. Pure Angst. Ja, sie wollte unbedingt weg. Von ihrem Mann. Auf korrekte Weise. Mit dem Kind. Ich habe ihr klargemacht, dass es bei Casos eine korrekte Weise nicht geben wird. Er würde Mittel und Wege finden, ihr das adoptierte Kind wegzunehmen. Dass wir ohne Tricks, also ohne Betrug, nicht auskommen werden. Ja, sie hat das eingesehen. Sie wusste, dass ihr Mann mit dem Kindermädchen Andrea Pero schlief. Ah, es hieß nicht, dass Andrea Kasus mochte. Es war nicht schwer, Andrea auf unsere Seite zu ziehen. Na, sie war sofort Feuer und Flamme. Ja, und dann haben wir diesen Plan ausgeheckt. Wir haben eine neue Existenz geplant. Eine Existenz für uns drei und das Kind. Ja, dann kam alles ganz anders. Die beiden Frauen dachten sich die Sache ohne mich. Ich war nur der Ideenbringer. Aber Andrea Pero blieb noch ein ganzes Jahr in Mailand. Ich hielt das für ein Manöver. Sie haben sie in Mailand öfters aufgesucht. Ja. Ich habe sie angefleht, mir zu sagen, wo Irene und Clara sind. Und jetzt, wo man Andreas Leiche im See gefunden hat, da ist mir klar geworden, wie sehr ich Irene unterschätzt habe. Irene kam mir damals so schwach vor, sah alles andere als kaltblütig. Sie wollen andeuten, dass Frau Kasos Andrea umgebracht und in den See geworfen hat? Wer sonst? Aus welchem Grund? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sich die Frauen zerstritten. Vielleicht wollte Andrea mir verraten, wo das Kind ist. Aber das könnte heißen, dass Irene Kasos und ihre Tochter in Hildroff sind. Daran glaube ich mehr denn je. Aber in den 3 Jahren hätten sie die beiden finden müssen. Irene vielleicht, aber nicht Clara. Ich bin dem Kind nie begegnet. Wie bitte? Dass er dieses Kind von Anfang an geliebt habe, erklärte Olanda. Aber er habe die Kleine nie zu Gesicht bekommen. Sie sei ja ständig unter Kasos Kontrolle gestanden. Ich war fest entschlossen, der Vater Claras zu werden. Ah, sehr viel besser als dieser Professor Kasos. Wie war das am Tag des Unfalls? Ich sollte die beiden Frauen und das Kind am Flughafen treffen. Ich hatte die Tickets für den Flug nach Kanada. Sie kamen nicht. Ich dachte, etwas sei schiefgegangen. Aber es ist gar nichts schiefgegangen. Zumindest nicht für Andrea und Irene. Nur für mich. Ich nahm dann dieses Taxi, wollte zu Jasmina in die Scala. Da geschah der Unfall. Und als ich aus dem Koma erwachte, ich war nicht ganz bei Sinnen. Ich habe fest daran geglaubt, dass Clara im Wagen gewesen ist. Na, für mich war das die Wirklichkeit. Was für eine Rolle hat der Taxifahrer gespielt? Ich weiß nicht, warum er sterben musste. Wollen Sie mitkommen, beide? Marlies Hairstyle blickte in ihr leeres Glas. Wie meinen Sie das? Ein letzter Tauchgang steht an. Das Boot hat Platz für 4 Leute, inklusive Pilot. Kinder hatten vor ein paar Wochen behauptet, im nahegelegenen Mariensee ein Seeungeheuer gesichtet zu haben. Eine Sensationsnachricht. Marlies Hairstyle, die aus Deutschland angereiste Kryptozoologin, stellte daraufhin ein Forschungsteam zusammen und suchte mit einem winzigen U-Boot den See ab. Ein Seeungeheuer konnte dabei nicht gesichtet werden. Wohl aber die Gebeine der Andrea Pero. Ich würde mir gern die Stelle ansehen, wo man das Skelett gefunden hat. Und Sie, Vincent? Ich mag keine engen Räume. Kommen Sie jetzt mit oder nicht? Natürlich komme ich mit. Ein wenig abseits von der Stelle, wo man letzte Vorbereitungen für den Tauchgang traf, stand Lukastik am Ufer des Mariensees. Was soll denn das jetzt wieder? Ich dachte, dieser Orlando ist der Hauptverdächtige. Und jetzt gehen Sie mit ihm schwimmen? Tauchen. Wenn er der Täter ist, befördere ich ihn praktisch an den Tatort zurück, eine Art Lokalaugenschein. Und wenn nicht, woran ich immer mehr glaube, dann ist es völlig unwichtig, ob er dabei ist oder nicht. Ich dachte, man hat auf den Mann geschossen. Das ist nicht so sicher. Kollege Lukasik, wenn da etwas schief geht, will ich nichts davon gewusst haben. Ich kann mich schon jetzt nicht erinnern, je mit Ihnen gesprochen zu haben. Lukasik drückte die rote Taste seines Handys. Ein Impuls trieb ihn dazu, das lächerliche kleine Telefon ganz einfach in den See zu werfen. Und siehe da, der Impuls triumphierte. Das wird zwar die Welt nicht retten, aber für einen kleinen Moment ist die Welt besser als vorher. Ist das Ding wirklich für 4 Personen gedacht? Sie haben jetzt die letzte Gelegenheit auszusteigen. Nein, schon gut. Die 4 Personen saßen in einer durchgehenden Kapsel aus dickem Acrylglas, so dass man einen Panoramablick über die gesamte Umgebung hatte. Unter den Schaulustigen stand eine Frau mit wasserstoffgebleichtem Haar. Daneben ein Kind. Nehmen Sie meinen Feldstecher, schauen Sie. Wieso? Fragen Sie nicht, machen Sie schon. Lukastik kramte das Foto hervor, welches das Ehepaar Kasus zusammen mit dem Papst zeigte. Die gleichen Züge wie auf dem Foto. Dort dunkelhaarig, jetzt wasserstoffblond. Das ist die Putzfrau aus der Fabrik. Das kann nicht wahr sein. Hey, bleiben Sie oben. Das ist Irene. Wir tauchen. Aber draußen... Irene. Clara. Lukastik war klar, dass sich Marlies Herstal von keinem Argument würde abhalten lassen, diesen Tauchgang fortzusetzen. Olander war fassungslos. Fassungslos ob der eigenen Blindheit. 3 Jahre lang. Die Frau hat mein Zimmer geputzt. Irene. Putzfrauen sieht man fast immer nur von hinten. Keiner kommt auf die Idee, es könnte mit Absicht geschehen. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, ihr auch nur einmal ins Gesicht zu schauen. Ich war zu dumm, mir vorstellen zu können, dass jemand, der früher die anderen hatte putzen lassen, nun selber putzt. Ja, das ist Irene. Und das Kind daneben? Das muss klarer sein. Sie müssen sofort Ihre Kollegen benachrichtigen. Lukastik dachte an sein Handy. Alles zu seiner Zeit. Und das Boot sank und sank. Ich würde mir gerne die Stelle ansehen, wo das Skelett gelegen ist. Auf den ersten Blick war nichts zu erkennen, was auf den Leichenfund hingewiesen hätte. Da ist was. Der Pilot steuerte einen der Roboterarme nach unten und packte den Gegenstand. Es schien sich um den Teil eines Motors zu handeln. Vielleicht bloßer Schrott. Vielleicht aber auch der Gegenstand, der verhindert hatte, dass Andrea Perus Leiche nach oben getrieben war. Mitnehmen. Maria und Josef. Was für ein passender Ausruf. Nämlich, wenn man bedachte, dass zu jeder Maria auch ein Josef gehört. Gott, was ist das? Ja, Marlies Herstal würde berühmt werden. Allerdings nicht mittels einer Seeschlange. Ein See im See. Das U-Boot glitt über eine etwa 10 Meter lange und einige Meter breite, ovale, dunkle Fläche. Ein kleiner Teich, 300 Meter unter der Seeoberfläche. Ein Loch im Loch. Es muss sich um Salzwasser handeln, das schwerer ist als das umgebende Süßwasser. Wir nehmen eine Probe. Olander war dies Wunder der Natur gleichgültig. Er dachte an Clara, die oben am Ufer Hand in Hand mit der Frau stand, die ihn betrogen hatte. Mir wäre lieber, wenn zunächst einmal nicht darüber gesprochen wird, was wir hier gesehen haben, bis ich die Probe ausgewertet habe. Wie sich bald herausstellen sollte, war die Probe sehr viel mehr wert als ein simples Monster. Dieses Wasser ist ein Fossil. Ein in sich geschlossener, urzeitlicher Komplex, gut 4 Milliarden Jahre alt, stammt also aus einer Zeit, als sich das erste Leben entwickelt hatte. Und aus einem anorganischen schwarzen Zylinder ein organisches weißes Kaninchen herausgesprungen war. Ein Überbleibsel also jener Hydrosphäre, die allgemein als Ursuppe bezeichnet wird. Wäre es nicht so paradox, könnte man von einer Versteinerung sprechen. Eine Versteinerung im Zustand des Flüssigen. Als hätte es Marlies Herstal vom ersten Moment an gewusst, wurde der kleine See im Mariensee von den Einheimischen bald Josefssee genannt. Ansichten müssen revidiert. Neue Modelle müssen entwickelt werden. Die Wissenschaft geriet mit diesem Fund in allergrößte Aufregung, aber auch in Unordnung. Irene ist weg. Lukastik und Olander hatten natürlich sofort versucht, Irene Kasus und das Kind, das Clara sein musste, in der Menge auszumachen. Aber Frau und Kind waren verschwunden. Hier haben wir wenigstens ein Beweisstück. Lukastik untersuchte den Gegenstand, den sie aus dem Grund des Mariensees herausgegraben hatten. Ein Motor. An einer Getriebestange baumelte eine verrostete Handschelle. Offensichtlich ist die Leiche damit am Motor fixiert gewesen. Wir müssen Irene finden. In Grongs Kneipe fragte Lukastik, wo die Putzfrau wohnt. Natürlich war Irene Kasus nicht unter diesem Namen bekannt. Sie nannte sich Dora Kolarov. Vor 4 Jahren war sie nach Hiltorf gekommen. Eine Frau mit bulgarischen Papieren, zusammen mit ihrer Tochter Ira. Oben in der weißen Kiste im Götz. Wie Lukastik vermutet hatte, putzte sie überall im Dorf. Also auf zum Götz. Er fragte Olander, ob sie dessen Oldtimer, einen BMW M1, benutzen könnten. Wenn er noch geht. Der wurde seit 3 Jahren nicht benutzt. Das ist doch schade, wenn so ein schöner Wagen einfach verrottet. Übrigens stört es Sie, wenn ich fahre? Ja, von mir aus. Im Konferenzzentrum Götz, einem rein-weißen Kubus, wurden Lukastik und Olander zur Hausmeisterwohnung geleitet. Lukastik klopfte an, niemand rührte sich. Die Wohnung war nicht abgeschlossen. Vorsichtig traten sie ein. Spielsachen lagen herum, an den Wänden hingen Kinderzeichnungen. Oh. Auf einem Tischchen stand ein gerahmtes Foto. Irene Kasos beim Papst. Aber ohne ihren Mann. Er ist weggeschnitten. Ja. Exkommuniziert von seiner Gattin. Die Putzfrau Dora Kolarov ist Irene Kasos. Aber Lukastik hatte durchaus Zweifel, ob er und Olander sich alleine in der Wohnung befanden. Da war ein Spalt in der Türe. Und der Spalt vergrößerte sich. Langsam, stückchenweise. Nicht, dass Lukastik zu den Polizisten gehörte, die gerne schossen. Aber wenn er es tat, dann ordentlich. Tun Sie Ihre Hand weg. Ich sehe mir Ihre Wunde an. Leck mich. Auf dem Boden lag ein Mann und hielt sich die Schulter. Die Pistole des Mannes lag in einer entfernten Ecke. Servus. Schick mir eine Mannschaft rauf zum Götz. Und einen Rettungswagen. Wir haben hier einen Verletzten. Im Vorraum fand der vom Handy befreite Lukastik ein Telefon. Und sagt den Leuten von der Rettung, sie brauchen sich nicht zu beeilen. Nicht wegen einem Italiener. Nein, das war ein Witz. Das war ein Geräusch, das jemand machte, dem die Luft ausging. Lukastik eilte zurück ins Zimmer. Olander hatte den Mann am Boden am Hals gepackt. Lukastik sah noch ein wenig zu. Lassen Sie das bleiben. Olander ließ es bleiben. Wer soll mir sagen, wo Irene ist? Wer ist denn das überhaupt? Der war damals dabei, als der Unfall geschah. Das ist der Mann mit dem Feuerlöscher. Sicher hat er gestern auf uns geschossen. Hey, wer schickt Sie? Wo ist Frau Kasos? Wo ist Ihre Tochter? Hm? Wenn Sie reden, kleiner Mann, werden Sie Freunde gewinnen. Wollte der Mann nicht. Lukastik bemerkte die Spitze von etwas Weißem hinter dem Revers des Jacketts. Er griff danach. Was wollen Sie eigentlich, dass ich nochmal auf Sie schieße? Lukastik öffnete das Papier und las. Hört auf, mich zu verfolgen. Alle, Vincent, mein Mann, dieser Polizist, hört auf damit! Ich habe Andrea nicht umgebracht. Sie war mir neben Chiara das Liebste auf der Welt. Als sie endlich nach Hiltrov kam, war sie todkrank. Sie starb auf diesem Bett. Es gab keinen besseren Ort für ihren schönen Körper als diesen tiefen, dunklen See. Andrea kannte Hiltrov aus den Erzählungen des Taxifahrers Giorgio Straub, der früher hier in der Colanino-Fabrik gearbeitet hatte. Sie schlug vor, dass Chiara und ich hierher nach Hiltrov gehen sollten, fern von meinem Mann, über den ich hier kein Wort verlieren möchte. Am Anfang habe ich zu den Frauen gehört, die in der Fabrik Figuren bemalten, aber ich vertrug die Farbe nicht und begann, die Büros zu putzen. Ich putzte da und dort, ich putzte das ganze Dorf. Wäre Vincent ein einziges Mal in die Kirche gegangen, hätte er mich vielleicht erkannt. Was für ein blinder, selbstgerechter Mensch. Im Grunde war es ja seine Idee gewesen, meinen Mann zu verlassen und das Kind mitzunehmen, aber mir ist klar geworden, dass er nicht der Richtige ist. Straub sollte ihm das sagen. Er brauchte ihn nur vor dem Flughafen mit seinem Taxi abzupassen und ihm dann auszurichten, dass ich ihn inständig bitte, mich nicht zu suchen. Aber dazu scheint es nicht gekommen zu sein, durch diesen Unfall, der gar kein Unfall war. Die Leute, für die Straub gearbeitet hat, wollten ihn aus dem Verkehr ziehen, abstrus. Straub war doch bloß ein kleiner Kurier, aber es gibt diese Mächtigen, die immer ganz sicher gehen wollen. Colanino. Wie es scheint, hat Vincent nach dem Unfall ein paar Dinge durcheinander gebracht. Der verrückte Kerl. Er hat sogar Andrea aufgetrieben. Es muss so sein, dass er ihr nach Hiltrov gefolgt ist. Unser Plan war, dass sie noch ein Jahr in Mailand bleibt und dann zu uns zieht. Aber als sie dann kam, kam sie nur, um zu sterben. Sie hätte am Grund des Sees ihre ewige Ruhe finden können. Aber dann muss diese verdammte Seeschlange auftauchen und die unseligen Deutschen rücken gleich mit einem U-Boot an. Die von Colanino haben sogar eine Art Killer geschickt. Er hat auf Vincent geschossen. Oder wollte er nur den Polizisten treffen? Es kann nur noch schlimmer werden. Ich werde noch ein letztes Mal mit Chiara zum See gehen und dann weg. Weg von Hiltrov. Lasst mich in Frieden. Dora Kolarov. Dora Kolarov ließ also diesen Brief im Zimmer zurück. Der Italiener, der Colaninoman, hatte ihn wohl gefunden und eingesteckt. Sein Job wäre es anscheinend gewesen, sauber zu machen. Wir sollten die Frau wirklich in Ruhe lassen. Sie glauben mir. Ja. Das Kind... Sie haben sich da in was verrannt, Olanda. Hören Sie auf damit. Auch Sie müssen jetzt mal zur Ruhe kommen. Ja, was soll ich mit dieser Ruhe anfangen? Bis ans Ende meiner Tage in Hildorf sitzen und saufen? Ich finde, Frau Herstal ist eine faszinierende Frau. Was soll das schon wieder heißen? Es kommt viel weniger darauf an, wo man säuft, sondern mit wem man säuft. Aufräumen und sauber machen und putzen, das ist nicht alles das Gleiche. Jetzt war es an der Zeit, aufzuräumen. Polizei, wo ist der Direktor? Dr. Pichler, der Firmenchef, saß hinter einem mächtigen Schreibtisch. Vor ihm lag eine Pistole. Nein, halt! Er griff danach. Ich wollte doch gar nicht Sie erschießen. Ja, schon klar, aber so geht das nicht. Sie können mir nicht verbieten. Doch. Ich kann. Selbstmord mag zwar eine Lösung sein, aber nicht hier und jetzt. Nicht während meiner Ermittlung. Also, wie ist das? Die ganze Geschichte, bitte. Also, Ende der 80er Jahre ging es uns ziemlich schlecht. Wir waren nicht konkurrenzfähig. Und dann kam dieses Angebot von der Gruppo Colaninno. Sie boten uns an, die Fabrik zu sanieren und erheblich zu erweitern. Natürlich war uns klar, dass da irgendwo ein Haken sein musste. Der Haken war wohl etwas größer als erwartet, wie? Vor allem anders als erwartet. Zunächst lief alles wunderbar. Und dann erreichte uns die Anweisung aus Mailand, eine bestimmte Gruppe von Leuten einzustellen. Diese Leute kamen und führten sich auf, als hätten wir ihnen nichts zu sagen. Nun, wir hatten ihnen ja auch nichts zu sagen. Sie haben sich im Labor eingesperrt und herumexperimentiert. Damit wir uns verstehen, Herr Chefinspektor, da wurden keine Mafia-Leichen in Säurebädern aufgelöst. Da wurde Wissenschaft betrieben. Die Entwicklung neuer Kunststoffe. Vor ein paar Jahren war man wohl im Labor auf eine bedeutende Sache gestoßen. Ein Anwalt aus Wien kam immer öfter. Ich wusste gar nicht, was genau da eigentlich fabriziert wurde. Ich fand heraus, dass sie an biologisch abbaubaren Polymersorten forschten, an Kunststoffen, die schneller als bisher zerfallen sollten, ohne gleich ihre Vorteile einzubüßen. Ja, etwas Revolutionäres, das niemals auf den Markt gekommen ist. Haben Sie je von einem Kunststoff gehört, der lebt und der stirbt, ohne dass etwas von ihm übrig bleibt, außer ein bisschen frischer Luft? Nein. Sehen Sie? Es gibt Dinge, die werden nur entwickelt, damit man sie in der Hand hält, bevor andere sie entwickeln. Die Zukunft gibt es, damit sie irgendwann auch eintritt. Das ist alles kein Grund, sich erschießen zu wollen. Alles hier in Hildorf hängt von dieser Fabrik ab. Aber jetzt, Colaninno will sie zusperren. Die scheiß Italiener wollen uns für etwas bestrafen, für das wir nichts können. Aus dem Labor wurden Unterlagen entwendet, Industriespionage und nun auch noch dieser Mordfall und die Seeschlange. Die Italiener haben sich Hildorf ausgesucht, weil hier nichts los war. Und jetzt? Jetzt ist hier mehr los als im Zentrum von Mailand. Das gestrige Attentat war eine Warnung. Eine Warnung an alle hier in Hildorf, den Mund zu halten, kein Wort über die Finanzen, über die Forschung, über einen bestimmten Kunststoff. Wir haben den Schützen bereits erwischt. So? Es scheint tatsächlich für Ihre italienischen Freunde zu arbeiten. Übrigens, können Sie sich an einen Mitarbeiter Giorgio Straub erinnern? Straub war einer von denen, die uns Colaninno geschickt hat. Er hat Figuren gesammelt. Figuren, die hier angeblich gar nicht hergestellt werden. Genau wie die im Durchgang. Ja, wir haben tatsächlich einmal eine kleine Sonderserie produziert. Ahnen unter Masken. Aber nur für Mitarbeiter. Die meisten haben ihre Figuren an Sammler verkauft. Straub aber nicht, wie es scheint. Da wäre noch eine Person, nach der ich Sie fragen muss. Dora Kolarov. Die Putzfrau? Was wollen Sie von der? Wie kam sie zu Ihnen? Ach, dieser Giorgio Straub bat uns, sie anzustellen. Er rief uns aus Mailand an. Wenn ein Colanino-Mann uns um etwas bittet, erfüllen wir ihm selbstverständlich seinen Wunsch. Dieser Anwalt aus Wien, der immer wieder kam, wer ist das? Ein Dr. Grünberg. Adresse? Ich habe nur eine Handynummer. Lukastik ließ sich die Nummer geben. Dann blickte er auf die Pistole. Ich bin nicht Ihr Vormund, darum lasse ich Ihnen die Waffe hier. Ich werde Sie nicht einmal darum bitten, vernünftig zu sein. Zu gütig. Ich werde mir diesen Anwalt in Wien vorknüpfen. Sie bleiben hier, oder? Natürlich bleibe ich hier. Wohin auch sollte ich gehen? Ja, wohin sollte Olander gehen? Er hätte sich so gewünscht, dem Mädchen, das für ihn immer nur Clara gewesen war, einmal zu begegnen, sie einmal in die Arme zu nehmen. Die traurige Realität war aber, dass Olander dieses Kind das erste und einzige Mal zu Gesicht bekommen hatte, als er in einem U-Boot saß und durch ein Fernglas blickte. Ein tiefes, stechendes Gefühl sagte ihm, dass er dieses Kind nicht verdiente. Ich will nach Hause. Ich habe Durst. Gut. Aber vorher spende ich Ihrem Wagen meine Autowäsche. Halten Sie das für nötig? Ja. Ich mag nicht glauben, dass Sie Irene wirklich laufen lassen. Sie steht immer noch im Verdacht, etwas mit dem Tod der Andrea Bero zu tun zu haben. Mit dem Verschwinden der Leiche sowieso. In jedem Fall müsste man sie befragen. Aber Sie wollen gar nicht mit ihr reden. Sagen wir so, ich werde dir einen Vorsprung verschaffen, so ungefähr bis morgen früh, und dann setze ich meinen schlechtesten Mann auf Sie an. Sie spielen Gott? Ich spiele besser als Gott. Wenn ich sage besser, dann meine ich gütiger. Als sie die Waschstraße verließen, sang ein Vogel. Mit Dr. Grünberg. In Olanders aufsehenerregendem Wagen erreichte Lukastik Wien. An einem Münztelefon hielt er an. Wir sollten uns sehen. Zu welchem Zweck? Vielleicht brauche ich ja einen Anwalt. Glauben Sie, Sie können sich mich leisten, Herr Chefinspektor? Leisten? Sicher nicht, aber man darf einander ja helfen. Wie wollen Sie mir helfen? Indem ich von den Schwierigkeiten, die ich Ihnen bereiten könnte, die Sinnlosen weglasse. Dann erklärte er knapp, in Hiltrov zu ermitteln und sich vor allem für die Fabrik zu interessieren. Wenn es denn sein muss, im Kunsthistorischen Museum. Ach was, ist dort Ihr Büro? Ich habe kein Büro, ich habe Orte. Einer dieser Orte ist die alte Bilderburg. Wie in diesem Buch von Thomas Bernhard, Alte Meister. Ah, ein Mann von Bildung. Gut, morgen im Museum, Sie wissen ja, wann und wo. Vor langer Zeit hatte ich die Alten Meister gelesen und wusste, dass darin einer dieser Bernhardschen Nörgelvirtuosen unentwegt ins Kunsthistorische Museum marschiert. Aber beim besten Willen konnte ich mich nicht daran erinnern, zu welcher Uhrzeit und vor welchem Bild die Hauptfigur ständig zum Stehen oder Sitzen kommt. Haben Sie Bernhards Alte Meister auf Lager? Ausgestattet mit dem Büchlein lenkte Lukastik den BMW in die Universumstraße, zur Pension Leda. Schön, wenn uns wieder einmal die Polizei beehrt. Immer wenn es ihm widerstrebte, nach Hause zu fahren, in die große Wohnung seiner Eltern und der Schwester, oder auch wenn er eine bezahlte Dame mit aufs Zimmer nehmen wollte, dann suchte Lukastik die Pension Leda auf. Wie geht's Ihnen? Naja, die Knochen. Es sind die Knochen, die von uns zurückbleiben. Sie haben Ihre sentimentale Phase, darum sind Sie auch hier. Genau. Im Zimmer legte sich Lukastik aufs Bett und begann in dem Band zu blättern. Da die als Komödie titulierte Erzählung von Wiederholungen lebt, und zwar ganz wunderbaren Wiederholungen, als würde ein Ei ein anderes legen, ohne ein Huhn bemühen zu müssen, war es leicht herauszufinden, dass sich die Hauptfigur seit 36 Jahren jeden zweiten Vormittag um 11 im Bordone-Saal einfindet. Und zwar vor Tintorettos weißbärtigem Mann. Hallo Alexa, ich bin in der Pension Leda. Ich würde dich bitten, herzukommen. Ist es was Ernstes? Ja. Die Liebesgeschichte mit ihrem Bruder war für Alexa nie wieder ein Thema gewesen. Auch nicht, als er ebenfalls in die Wohnung der Eltern eingezogen war. Sie begegneten einander so, wie ältliche Geschwister das meistens tun, auf intime Weise kontrovers. Lukastik hatte jedoch den Gedanken nie unterdrücken können, dass diese Frau bei aller Sprödheit die einzige gewesen ist, die ihm je etwas bedeutet hat. Ein erkalteter Stern. Bist du krank? Um ehrlich zu sein, ich will dich küssen. Wie hast du dir das vorgestellt? Blätterst in einem Büchlein von Thomas Bernhard und da fällt dir ein, dass du eigentlich mit deiner alten Schwester ins Bett steigen könntest, wo du doch schon mal im Bett liegst. Mir kam heute der Gedanke, ich könnte morgen tot sein. Tot sein, ohne dich noch einmal geliebt zu haben. Und was jetzt? Lass uns weggehen von Wien. Du bist Polizist, wo willst du hin? Ich muss nicht Polizist bleiben. Natürlich musst du das. Darin besteht dein Wesen. Hör auf dir einzureden, du könntest auf Wien verzichten. Ich habe diese Stadt nie gemocht. Und darum lebst du seit 50 Jahren hier. Nein, wir werden nicht weggehen. Lukastik erwachte spät. Es war 10 Uhr. Eine Stunde noch bis zum Treffen mit Grünberg. An der Rezeption ließ er sich einen Kaffee servieren. Eine schöne Frau. Meine Schwester. Ach ja, ich dachte nämlich schon, wie gut sie beide zusammenpassen. Lukastik nutzte der von Thomas Bernhard so oft erwähnte Verweis auf den Bordone-Saal wenig, da die Räume bloß mittels Nummern unterschieden wurden. Im Bereich der italienischen Schule war ich richtig. Drehen Sie sich nicht um. Wieso? Erschießen Sie mich sonst? Genau 11 Uhr. Bernhard-Zeit. Lukastik spürte jemanden in seinem Rücken. Ich möchte, dass Sie sich auf das Gemälde konzentrieren. Und mir sagen, was Sie sehen. Einen Tintoretto. Der weißbärtige Mann. Wissen Sie, was ich sehe? Ich sehe ein Loch, das von einem gerahmten Bild verdeckt wird. Ein Loch. Die Welt ist voll von solchen Löchern. Praktisch jede Wand hat ein derartiges Loch. Darum auch die Bilder. Nicht nur in den Museen, welche aber naturgemäß zu den löcherreichsten Orten gehören. Wollen Sie mich verarschen? Ich meine es ernst. Ich könnte Ihnen auch nicht genau erklären, warum es diese Löcher gibt. Ich weiß nur, wie wichtig es ist, dass man sie abdeckt. Es ist die vornehme Aufgabe der Kunst, uns Probleme mit diesen Löchern in den Wänden zu ersparen. Herr Anwalt, was wollen Sie mir sagen? Was ich Ihnen erklären will, Herr Chefinspektor, ist, dass die Menschheit gelernt hat, alles Unbegreifliche ins Begreifbare umzukehren. Reden wir über Colanino. Gerne. Immerhin haben Sie einen Gegenstand aus dem Besitz dieses Unternehmens entwendet. Ich verstehe nicht. Nun, ich spreche von der kleinen Plastikfigur, die Sie in der Wohnung Giorgio Straubs eingesteckt haben. Herr Straub ist nicht Colanino. Herr Straub war aber Mitarbeiter, dessen primäre Aufgabe darin bestand, eine bestimmte Serie von Colanino-Figuren zusammenzuhalten. Wozu denn das? Um Löcher zu schließen. Wovon reden Sie? Ich rede vom Unglück, vom Fluch, der auch Vereinigungen wie die Gruppo Colanino belastet, der Fluch zu scheitern, zu verlieren. Geschluckt, pulverisiert, im besten Fall verkauft zu werden. Die zuständigen Herren und Damen bei Colanino sind so vernünftig, all die Löcher zu stopfen oder zu verdecken. Löcher, die der Firma schaden könnten. Zu dieser Strategie gehört es nun, an bestimmten Orten vollständige Sammlungen von Colanino-Figuren aufzustellen. Sie haben unrechtmäßig eine Figur entfernt, wie auch Jahre zuvor Vincent Olander. Seither hat Colanino einige wirtschaftliche und rechtliche Schwierigkeiten aushalten müssen. Es war uns leider lange nicht klar, wie die Dinge zusammenhängen. Sie haben einen Killer nach Hiltorf geschickt. Gar nichts habe ich. Ich versuche Sie nur zu überreden, nach Mailand zu fliegen und die Figur an ihren alten Platz zurückzustellen. Hernach wird wieder Ruhe einkehren. Die Dämonen werden Frieden geben. Tut mir leid, dass ich bei Ihrer kleinen Geisterbeschwörung nicht mitspielen kann. Ich bin Polizist. Gibt es denn einen Fall, den Sie noch lösen müssen? Tja, gab es noch einen Fall? Natürlich bestanden eine ganze Menge Ungereimtheiten. Ein Auftragsmörder schwieg, erst recht die Tote im See, eine Frau und ein Kind waren verschwunden. Aber gab es noch einen richtigen Fall? Colanino ist ein Riese. Man kann sich vorstellen, wozu angeschlagene Riesen in der Lage sind. Herr Olander hat das eingesehen. Eine Drohung? Ich bin Anwalt. Ich bin weit davon entfernt, jemanden, der unglücklich sein möchte, davon abzuhalten, es zu werden. Selbst für den Fall, dass ich wirklich nach Mailand fliege und die Figur zurückstelle, ich werde nicht darauf verzichten, die Kollegen von der Wirtschaftspolizei auf gewisse Machenschaften des Colanino-Konzerns in Hiltorf hinzuweisen. Wenn Straubs kleine Sammlung wieder komplett ist, wird es nicht stören, dass ein paar unbedarfte Beamte in Dr. Pichlers Unterlagen herumstöbern. Der Killer, den Ihre Colanino-Leute geschickt haben, war eine Niete. Ich weiß nichts von einem Killer. Aber für Killer gilt natürlich das Gleiche wie für Unternehmungsführungen. Die Niete ist nie ein Zufall. Am Flughafen von Mailand stellte Lukastik seine Schwester dem italienischen Kollegen vor. Meine Frau? Oh, es freut mich. Es freute Kommissario Longhi tatsächlich. So kühl er auch sein mochte, ein Ästhet war er trotzdem. Wie viele Frauen laufen einem über den Weg, die elegant und erhaben anmuten. Nehmen Sie meinen Wagen. Das ist ein Zweisitzer. Ich wusste nicht, dass Herr Lukastik in Begleitung kommt. Was ich übrigens eine reizende Idee finde. Endlich ein Mann, der seine eigene Frau mitnimmt. Ich rufe mir ein Taxi. Natürlich war Longhi darüber informiert, dass Lukastik vorhatte, ein weiteres Mal die ehemalige Wohnung Giorgio Straubs aufzusuchen. Von den Gründen schien er desinteressiert zu sein. Er ließ den Dingen ihren Lauf. Wobei es kaum vorstellbar war, dass er diesen Lauf nicht beobachtete. Mafioso. Findest du? Es war später Nachmittag, als Lukastik seine schlafende Geliebte auf den Nacken küsste, aus dem Laken glitt und das Hotel verließ. Wo sind die Figuren? Das geht niemandem was an. Straubs Neffe war nicht sehr kooperativ. Hören Sie, ich möchte Ihnen keine Gewalt antun, also... Schon gut. Heute Morgen habe ich die blöde Sammlung verkauft. Zwei Figuren haben gefehlt. An wen? Seinen Namen hat er nicht genannt. Ausländer. Sprach aber ganz gut Italienisch. Bisschen aufgedunsen. Versoffen, würde ich sagen. War er allein? Nein. Mit so einer blonden Deutschen. Das konnte nur Olander sein. Und die blonde Frau Marlies Herstal. Was hat er ihnen bezahlt? Genug. Offenbar hatten Grünbergs Drohungen Olander nicht wirklich beeindruckt. Glaubte er, dass diese Figuren ihm jenes Glück bescheren würden, auf das er in den letzten Jahren verzichten musste? Aber eine Figur fehlte ihm. Der letzte Affe. Lukastik saß in Longhis Lancia und dachte nach, als Longhi erschien. Ich fahre. Haben Sie Angst um Ihren Wagen? Das ist leider nicht das Problem. Man hat Dr. Grünberg gefunden. Er lag im Kofferraum Ihres Wagens. Meines Wagens? Des Wagens, mit dem Sie in Wien unterwegs sind. Zwei Kugeln. Ich trage keine Waffe. So dumm sind Sie nicht. Man hat Sie mit Grünberg gesehen, in einem Museum. Es gibt Fotos. Offensichtlich wurden Sie beschattet. Von wem? Keine Ahnung. Ich leiste nur Amtshilfe, indem ich Sie jetzt zum Präsidium bringe. Was machen wir jetzt? Wir warten. Zwei Beamte aus Wien sind unterwegs, um Sie zu verhören. Was? Hier in Mailand? Ich regle gewisse Dinge auch lieber im Ausland. Ich würde Ihnen gerne etwas geben. Er holte die kleine Plastikfigur hervor. Ein Colanino-Äffchen. Ich möchte, dass Sie die Figur für mich verwahren. Warum vertrauen Sie mir eigentlich? Wem soll ich sonst vertrauen? Den Kollegen aus Wien? Darauf warten die schon lange, mich in die Pfanne zu hauen. Ich bin zu Hause nicht sehr beliebt. Er hatte sich in all den Jahren viele Feinde gemacht. In erster Linie, weil er unbestechlich war. Nichts wird einem in Österreich übler genommen. Als die beiden österreichischen Beamten eintrafen, verließ Longhi den Raum. Vorher jedoch hatte er nach der kleinen Colanino-Figur gegriffen. Ganz selbstverständlich, als nehme er bloß seinen Wagenschlüssel. Sagen Sie, was haben Sie mit Dr. Grünberg zu tun gehabt? Es war schnell klar, dass die beiden nicht hier waren, um entlastendes Material zusammenzutragen. Grünberg vertritt die Gruppe Colanino, welche in Hiltrop investiert. Ich wollte von ihm wissen, warum. Und jetzt wissen Sie es. Es geht um eine neue Art von Kunststoff. Lukastik berichtete von dem ganzen merkwürdigen Geflecht, vom Taxifahrer Straub, dessen Unfall möglicherweise vom Colanino-Konzern manipuliert worden war, von Olanda, der Toten im See. Die kleinen Plastikfiguren aber verschwieg er. Auch wie sehr ihm daran gelegen war, Dora Kolarov samt Tochter laufen zu lassen. Damit auch Leute in Freiheit waren, die das verdienten. Sie sind mit Ihrer Schwester hier, nicht wahr? Das ist privat. Bester Chefinspektor, Sie sind aber nicht privat hier. Meine Schwester hat den Flug selbst bezahlt und auch das Hotelzimmer geht auf unsere Kosten. Wenn wir Sie des Mordes an Dr. Grünberg überführt haben, dürfte es wenig helfen, ein Hotelzimmer selbst bezahlt zu haben. Es heißt, Sie hätten früher etwas mit Ihrer Schwester gehabt? Ja, stimmt. Und weil meine Schwester jetzt ein Verhältnis mit Grünberg hatte, habe ich den Kerl umgebracht. Das war ein Scherz. Das hier ist kein Spaß. Liebe Freunde, euch ist es doch zu verdanken, wenn daraus eine peinliche Komödie wird. Wieso bringt ihr meine Schwester ins Spiel? Denkt ihr denn, jemand, der seine eigene Schwester liebt, wohlgemerkt eine 50-jährige Frau, der eignet sich eher, der Mörder des Dr. Grünberg zu sein? Die beiden hatten sich wohl tatsächlich eine Inzestvorhaltungsstrategie überlegt. Eine Moralkeule. Wie sind Sie an Dr. Grünberg herangekommen? Der Direktor der Hiltrofer Manufaktur, ein gewisser Dr. Pichler, hat mir Grünbergs Nummer gegeben. Pichler ist tot. Aha. Auf Pichlers Schreibtisch lag eine Waffe. Er hatte vor, sich damit umzubringen. Er hat sich ganz sicher nicht umgebracht. Zu große Entfernung, zwei Kugeln, Herz, Lunge. Pichlers Leiche wurde in Wien gefunden, in einer Pension. Wie hieß sie noch? Leda? Nein, dort haben Sie übernachtet. Pichlers Todeszeitpunkt wurde spät in der Nacht vermutet. Zu einer Stunde, da Lukastik in den Armen seiner Schwester gelegen hatte. Mit diesem Alibi werden Sie Probleme kriegen. Ein österreichischer Chefinspektor, den ausgerechnet eine Inzestgeschichte entlasten soll. Eine Katastrophe. Ich bin müde, ich möchte jetzt schlafen. Sie können jetzt nicht schlafen. Aber das hörte Lukastik schon nicht mehr. Als er erwachte, lag er in einer Zelle. Die Tür ging auf und die beiden Wiener Beamten traten ein, auf ihren Gesichtern ein gymnasiales Grinsen. Man hat die Waffe gefunden, stimmt's? Stimmt. In Ihrer Wohnung. Wo? In einem Loch in der Wand. Hinter dem Bild von diesem Wittgenstein, Gipshante. Der Beamte legte Lukastik eine Handschelle an, deren Gegenstück er um das eigene Handgelenk fixierte. Mit diesem Mann verbunden saß Lukastik eine Stunde später in einer Halle am Flughafen Malpensa. Da sah ich ihn. Ja, es war Vincent Olanda. Er trug eine Sonnenbrille, hatte die Haare schwarz gefärbt und marschierte in der erhabenen Körperhaltung des Alkoholikers, welcher niemals wankt, aber auch nie gerade ist, hinüber zur Toilette. Ich muss mal. Heute ist nicht Zeit bis Wien. Soll das ein Witz sein? Ich mag keine Witz. Es war ein komisches Gehen, quasi Hand in Hand, als wären sie schwul. Könnten Sie mich bitte losmachen? Ich bin ein ganz schlechter Einhandpinkler. Also gut. Hinter ihnen ging eine Toilettentür auf, aus welcher jemand rasch heraustrat und eine Injektionsnadel in die Schulter des Polizeibeamten rammte. Der Polizist verlor postwendend das Bewusstsein. Er fiel nach hinten, wurde aber von Olanda aufgefangen. Wo ist die Figur? Ich hab das Ding nicht bei mir. Hat Ihre Schwester den Affen? Nein. Wer dann? Was werden Sie tun, wenn ich mich weigere, es Ihnen zu verraten? Mich töten? Würde mich zumindest entlasten, was die Morde an Dr. Pichler und Dr. Grünberg angeht. Olandas verkrampfter Blick verriet, dass diese Nachricht neu für ihn war. Ich brauche die letzte Figur. Die Sammlung bildet nur als Ganzes einen realen Schutz. Sie glauben an diesen Hokuspokus? Ja, Sie doch auch. Es geht Ihnen darum, Dora Kolarov zu beschützen, nicht wahr? Ja, die Frau soll ihre Ruhe haben. Geben Sie mir die Figur. Dann kann ich das gewährleisten. Sie? Sie? Wo Sie doch tatsächlich daran glauben, dieses Kind sei Ihr Kind? Jeder in dieser Geschichte hat seinen Wahn. Also gut. Longi hat die Figur. Olanda reichte ihm sein Handy. Longi, treffen Sie sich bitte mit Olanda und geben Sie ihm die Figur. Ist alles alles in Ordnung? Ja, in meinem Wagen wurde ein Toter gefunden, in meiner Wohnung die Tatwaffe. Ein zweiter Mord wird mir auch angelastet und das Beste ist, man bringt mich wieder nach Wien zurück. Geben Sie Olander die Figur, damit wenigstens diese Sammlung endlich wieder komplett ist. Sie sind ein guter Mann. Lukastik wartete noch eine Weile, um Olander einen Vorsprung zu verschaffen. Dann beugte er sich zu dem bewusstlosen Polizisten und zog ihm sein Portemonnaie aus der Jackentasche. Wenig später nutzte Lukastik die allgemeine Verwirrung, um die Geldbörse in einen Mülleimer zu werfen. Die Frage, weshalb nur sein Bewacher von den Tätern betäubt und beraubt worden war, beantwortete er mit einem Achselzucken. Die Sache war extrem unklar. Aber die ganze Welt war extrem unklar. Die Welt lag verschleiert in einem Hiltroffer Nebel. Einem Nebel allerdings, der Augenblicke allergrößter Klarheit aufwies. Selbstredend konnte man die Klarheit nur sehen, wenn man richtig stand. Und weit war nicht alles durchschauen zu wollen. Maria Schwarz. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Steinfest. Teil 2. Heute Morgen, als die Finken sich über den Lärm der Möwen grämten, dachte ich mir, mein Gott, wie schnell die Kinder heute wachsen. Olander schrieb jetzt also Gedichte. Er lebte an einer Küste, die einen unaussprechlichen Namen besaß. Ein gutes Gedicht, ein gelungenes Gedicht, hat keine Löcher. Morgen, Dora, mein Schatz. Hallo, Vincent. Er nannte sie Dora, auch wenn der Name Irene sie ebenso wenig gestört hätte. Alles in dieser Wohnung war einfach und klein und auch ein wenig geschmacklos. Olander griff nach einer der Plastikfiguren am Fensterbrett und rückte sie um eine Winzigkeit zurecht. Nicht, weil sie wirklich verstellt worden war, es handelte sich bloß um eine Geste der Sorgsamkeit. Eine Sammlung, die Glück produzierte. Davon war Olander überzeugt. Na, gut geschlafen? Weiß nicht. Wie soll man denn wissen, wie man geschlafen hat, wenn man geschlafen hat? Du, Papa? Ja? Clara wusste, dass er nicht ihr leiblicher Vater war. Aber wäre man ein Planet, wäre man da nicht auch froher über einen fremden Mond als über gar keinen? Ist wirklich erstaunlich, wie schnell die Kinder heutzutage wachsen. Es sprachen Erzähler Michael Rotschopf, Vincent Olander, Karl-Heinz Hackel, Lukastik Werner Wölbern, Longhi Henrik Durin, Marlies Herstal Tina Engel, Dr. Grünberg Rudolf Wesseli, Irene Anne Bennett, sowie Inga Axelsson, Wolfgang Böck, Gottfried Breitfuß, Thomas Höhne, Brigitte Karner, Ernst Konarek, Heribert Sasse, Brigitte Swoboda, Andreas Serda, Helmut Vogel. Ton und Technik Daniel Sänger und John Kohl. Regieassistenz Nicole Paulsen. Musik Otto Lechner. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Produktion Südwestrundfunk mit dem Österreichischen Rundfunk 2012.